Keiner möchte in deiner Haut stecken. Du solltest dir verraten, wo das ganze Geld hingekommen ist. Warum du die Miete nicht bezahlen kannst. Warum du umziehen musst. Du musst dir noch sagen, was mit dem Auto passiert ist. Und wer diese Typen im Wohnzimmer sind. Oh, keiner möchte in deiner Haut stecken. Und wer ist das Mädchen, das hier ständig herumhängt? Die in dem weißen Röhrenoberteil und den Tätowierungen. Warum zeigt sie jedem ihr Ultraschallbild? Was hat das mit dir zu tun? Oh, verdammt. Keiner möchte in deiner Haut stecken. Hast du wirklich geglaubt, du könntest einfach wegziehen? Wie dumm bist du eigentlich? Weißt du, diese Typen haben ihre Augen überall. Du weißt auch, dass sie uns wahrscheinlich gerade beobachten. Du solltest dir verraten, wo das ganze Geld hingekommen ist. Warum du die Miete nicht bezahlen kannst, warum du umziehen musst. Du musst dir noch sagen, was mit dem Auto passiert ist und wer diese Typen im Wohnzimmer sind. Oh, wirklich keiner möchte in deiner Haut stecken.